Du hast mein Leben zerstört. Ich werde deine Luftröhren zerquetschen wie diese Wahl. Ich werde dich verfluchen bis ans Ende meiner Tage und ich werde dich zerschmettern. Meine Rache ist mir heilig. Thank you. der Tag, an dem du zur Hölle gehst. Eine Hölle, die so tief ist, dass sie jegliche Pflicht verschluckt. Eine Hölle in kohlwarm schwarzer Dunkelheit, die so einsam ist, dass du zur zu nicht gequälten Seele wirst, die bis in alle Ewigkeit leidet.